Und Jahwe redete mit Mose also, rede mit Aaron und mit seinen Söhnen und allen Israeliten und sprich zu ihnen, dies ist, was Jahwe geboten hat, jedermann aus dem Hause Israel, der ein Rind oder ein Lamm oder eine Ziege schlachtet im Lager oder der sie schlachtet außerhalb des Lagers und sie nicht hinbringt zur Türe des Offenbarungszeltes, um sie Jahwe als Opfergabe darzubringen vor der Wohnung Jahwes, einem solchen soll es als Blutschuld angerechnet werden. Blut hat er vergossen, und ein solcher soll hinweggetilgt werden mitten aus seinen Volksgenossen, damit die Israeliten ihre Schlachtopfer, die sie auf freiem Felde zu opfern pflegen, herbringen. Und zwar sollen sie sie für Jahwe an die Türe des Offenbarungszeltes zum Priester bringen und sollen sie als Heilsopfer für Jahwe schlachten. Und der Priester soll das Blut an den Altar Jahwes sprengen vor der Türe des Offenbarungszeltes und soll das Fett in Rauch aufgehen lassen zum lieblichen Geruch für Jahwe. Und sie sollen ihre Schlachtopfer hinfort nicht mehr den Bocksgestalten opfern, mit denen sie Abgötterei treiben. Solches soll ihnen als eine Satzung für alle Zeiten gelten, die zu beobachten ist von Geschlecht zu Geschlecht. Und du sollst zu ihnen sprechen, jedermann vom Hause Israel und von den Fremden, die sich unter ihnen aufhalten, der ein Brandopfer oder Schlachtopfer bringt und es nicht hinbringt an die Türe des Offenbarungszeltes, um es für Jahwe herzurichten. Ein solcher soll hinweggetilgt werden aus seinen Volksgenossen. Und jedermann vom Hause Israel und von den Fremden, die sich unter ihnen aufhalten, der irgend Blut genießt, gegen einen solchen, der Blut genießt, will ich mein Antlitz richten und ihn hinwegtilgen mitten aus seinen Volksgenossen. Denn das Leben des Leibes ist im Blute, und ich habe es euch verliehen für den Altar, dass man euch Sühne damit schaffe, denn das Blut bewirkt Sühne mittels des in ihm enthaltenen Lebens. Darum habe ich den Israeliten geboten, niemand von euch darf Blut genießen. Auch der Fremde, der sich unter euch aufhält, darf kein Blut genießen. Und jedermann von den Israeliten und von den Fremden, die sich unter ihnen aufhalten, der ein Stück Wild oder Geflügel erjagt, das gegessen werden darf, der soll sein Blut auslaufen lassen und dann mit Erde bedecken. Denn das Leben eines jeden Leibes besteht in seinem das Leben enthaltenden Blute. Daher gebot ich den Israeliten, von keinem Leibe dürft ihr das Blut genießen, denn das Leben eines jeden Leibes besteht in seinem Blute, jeder, der es genießt, soll hinweggetilgt werden. Und jeder, der aß oder von wilden Tieren Zerrissenes genießt, es sei ein Landeseingeborener oder ein Fremder, der muss seine Kleider waschen und sich baden und bleibt unrein bis zum Abend, dann wird er rein. Wenn er sie aber nicht wäscht und seinen Leib nicht badet, so lädt er Verschuldung auf sich.